Zunächst möchte ich euch alle noch einmal ganz herzlich begrüßen. Alle drei Lesungen sprechen von Gott. Sie wollen zu Gott hinführen. Wir beten nicht um irgendetwas Entferntes. Wenn alle von Gott her denken und leben, dann werden wir gleich und dann werden wir frei. Und dann entsteht die wahre Geschwisterlichkeit. Aber jetzt müssen wir uns dem Evangelium zuwenden, das von der Heilung eines Taubstummen durch Jesus spricht. Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Dass er uns helfe, ihm glaubwürdige Zeugen zu sein. Amen.